delivery sources up with the guests and gone. Ja, hallo, ihr Rübensüßchen. Es ist Freitagabend. Herzlich willkommen zu Musik aus Flingernord von und mit Sam Hoppenstedt und Katalabonte. Ihr hört jetzt die Sendung mit der abwechslungsreichsten Musik aus Düsseldorf, der ganzen Galaxis und noch darüber hinaus. Heute an diesem dunklen, kohlschwarzen, pechschwarzen Abend, an diesem finsteren, düsteren Abend, an meiner Seite der Tobi und Sam Hoppenstedt. Guten Abend, ihr beiden. Hallo. Hallo. Katha, ich muss neidlos anerkennen, du hattest recht mit deiner Prognose gegen Ingolstadt. Du hattest sie als Favoriten auf deinem Zettel. Zettel? Er ist doch nicht Ewaldin, der Zettel Ewald. Ein bisschen mehr Respekt hier vor dem großen Guru an eurer Seite. Ja, aber hallo. Ihr wisst ja auch, dass die Ingolstädter zwei ehemalige Fortuna-Profis in ihren Reihen haben, die man in Düsseldorf nicht mehr haben wollte. Wisst ihr das? Na klar, Tobias Levels. Und Marcel Gauss. Ja, sehr, sehr gut. Ihr habt eure Hausaufgaben gemacht. Ich bin stolz auf euch. Ja, es ist ja meistens so, das wisst ihr auch, dass sich die ehemaligen Spieler ja besonders in solchen Momenten beweisen wollen. Aber insgesamt muss man auch ehrlicherweise sagen, hat Ingolstadt ja auch das Zeug, wieder den Bundesliga-Aufstieg zu schaffen. Und ich sag mal so, mit dem 1:0, sag ich jetzt leise, waren die Düsseldorfer noch gut bedient, denke ich mal. Aber das kommt eben davon, wenn die... Also, ich sag mal, zwei Kreativkräfte wie Neuhaus oder Fink im Mittelfeld ausfallen und ein weiterer Stratege wie Ayan fehlen. Also das soll jetzt keine Entschuldigung sein, aber zumindest eine Erklärung. Und mir ist es allemal lieber, die fast bei allen Spitzenmannschaften in einer Saison vorhandene Schwächeperiode kommt jetzt bei Fortuna als zum Ende der Saison. Und man darf ja auch nicht vergessen, die Verfolger sahen auch nicht so toll aus. Kiel holt einen glücklichen Punkt in Nürnberg und die Union aus Berlin verliert in Heidenheim. Ja, ich sag mal so, gegen Dresden wird alles anders. Hand drauf. Versprochen. Versprochen. Aber unbedingt versprochen. Genauso versprechen wir euch jetzt super Unterhaltung, denn ihr hört jetzt die Musik, die man sonst nirgendwo so hören kann. Und dazu gibt es Comedy von der Twin Comedy aus Düsseldorf. Das ist verständlich. Meant for me. something by surprise and pulling us down back to the ground till it's over, it's over, it's over. And while we're reaching for the sky, we told it's not so high. We fall below it still. We know we've always got to try. But when the leader doesn't know which way to go, how can you fool him? Try. Und 5 verfaulte Zahnstummel, die ihnen ihr Zahnarzt sadistisch herausgerissen hat. Und sie bekommen eine Tube Wiener 21 unfrei ins Haus geschickt. Sie brauchen sich nicht jeden Quatsch anzuhören. Hören Sie lieber Musik aus Flinger Nord. Du aller Huckmuck! Du fette Meisenknüdel! Herbert Strzeszki, was ist hier los? Warum pöbelt ihr euch so an? Martha, wir haben gestern Abend so einen netten Kerl im Birkenheim kennengelernt. Was? Der hat den dritten Mann beim Skat gemacht und uns in eine Karte da gelassen. Nun wollten wir ihn anrufen und uns bei Joachim bedanken. Der heißt nicht Joachim, der heißt Joachim. Der heißt Joachim! Joachim! Aber in einem seid ihr euch doch einig, ihr beiden Streithähne. Ach, ach. Ja, und zwar in der Betonung der ersten Silbe. Jo. Und so sprecht ihr ihn auch gleich an. Wenn's das geht, Martha. Du kannst es sogar singen. Hey, Joe. Ach, Martha. Frau Schnappnägel, wofür steht eigentlich ABBA? Ich weiß. Das steht für Annegret, Björn, Birgit und Amsterdam. Und Herbert steht für Herr, bitte vergib ihm. Das ist doch fake. Ach, Herbert. Thank you. swimming. I still thumbs as I bleed. Know your friends come sniffing. Triangles are my favorite shape. Three points where two lines meet. Toe to toe, back to back. Let's dance late. Musik. Hören Sie Musik aus Flinger Nord. Gute Musik im Akkord hörst du nur bei Flinger Nord. Herbert Strzewski, kommt mal her. Ich habe gerade frische Plätzchen aus dem Backofen geholt. Oh, danke, gnädige Frau. Die sehen genauso aus wie meine Pommes zu Hause aus der Fritteuse. Lecker. Ja, klar. Du lässt die Fritten ja auch immer eine halbe Stunde in der Fritteuse. Martha, stell dir vor, so ja das Geheimamt für lautlosen Sprengstoff und auch der Putin aus Russland wollten schon das Rezept von Strzewski. Ah? Falls der Busenfreund Trump jetzt von dem Putler an der neuen Mauer zu Mexiko hin einen Schießbefehl erteilt, dann hätte der Putin ein schönes Geburtstagsgeschenk für den Trump. Munition aus der Heimat. Herbert, das ist Lebkuchen. Was? Lebkuchen? Hast du heimlich was von deiner ollen Fango-Packung aus der Praxis von Dr. Hackedicht ausgeschmuggelt? Oder Bamfritz? So ein Quatsch, Herbert. Wenn du mal die Löffel abgeben solltest, was behält die Nachwelt von Herbert im Gedächtnis? Martha, nur Jutes. Und wie du mal einem Bettler in der Altstadt kostenlos ein paar gute Ratschläge gegeben hast. Und bei eBay gute Bewertungen. Du hast eine einzige Bewertung bei eBay. Da hast du ein altes Matchbox-Auto verschenkt für 10 Euro Porto, das auch noch von deinem Neffen war. Aber immerhin, gnädige Frau, manche sind noch nie bei eBay in Erscheinung getreten. Und der Käufer war auch noch Strzewski. Musst du denn alles im Radio ausquatschen? Ja. Ja, warum nicht gleich unser komplettes Sexleben. Ich habe nicht vor, jetzt auch noch eine Schweigeminute einzulegen. Ohne Schlippe, du! Ach, Herbert. 34, 34. Hallo? 34, 34. Hallo? 34, 34. Hallo Sie, was rufen Sie denn da die ganze Zeit? Ja, hier steht doch. Taxi, Ruf 34, 34. Halten Sie sich nicht mit unnützen Dingen auf. Schalten Sie lieber sofort ein bei Musik aus Flinger Nord. Strzewski, wo soll es denn dieses Jahr in Urlaub hingehen? Der fährt in den Westerwald, Martha. Herbert, dich habe ich doch gar nicht gefragt. Wie? Genau, Herbert. Zu Strafen trocknest du meine Tasse auch nur ab. Wie? Was? Ich fahre ohne meine Lieblingsabschiedsgewirtin nach Hobach auf einen Bauernhof, um dort dem Jan Böhmermann nachzuäffeln. Er will aber kein Gedichthof sein, Martha. Herbert! Was wollen Sie denn auf dem Bauernhof machen? Ich nehme den Halsschmuck meiner Lebensabschnittsgewirtin mit und zerschneide ihn vor dem Schweinestall. Von dem Schweinestall? Das sind alles Bio-Schweine, Martha. Herbert! Und wie geht es weiter? Bio-Schweine und die Perlen sind aus Süßwasser. Und dann mache ich das, was man nicht machen darf und werfe die Perlen den Seilen vor. Und warum machen Sie das? Na, letztes Jahr war er auch im Westerwald, aber in Gackenbach im Tierheim. Im Tierheim? Der gnädige Frau aus Gassigeer. Jo, da ist er vor die Hunde gegangen. Oh, ihr seid ja beide so blöde. Ach, Martha. Ach, gnädige Frau. Thank you.